Marshal Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, inspizierte die Verteidigungstruppe der Insel Marhab an der Westfront. Ihn begleiteten der Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee und weitere führende Kommandeure der Armee. Mit einem hellen Lächeln nahm Kim Jong-un die Soldaten, die Tränen der Rührung vergossen, in die Arme und klopfte ihnen freundlich auf den Rücken. Er besichtigte die Kommandantur der Verteidigungstruppe und die Schlafräume, Erziehungskabinette und Kantinen mehrerer Kompanien, führte dabei mit den Armeeangehörigen ein herzliches Gespräch und kümmerte sich mit großer Sorgfalt um ihr Leben. Er fragte, wie die Schlafräume beheizt werden und bemerkte dabei, dass sich die Armeeangehörigen erst dann auch im kalten Winter warm fühlen und mit gesundem Körper bei der Kampf- und politischen Ausbildung erfolgreich sein können, wenn die Heizanlagen in Ordnung seien. Im Wasch- und Baderaum meinte er, dass man mittels der Sonnenwärme-Wasserheizungsanlage den Soldaten warmes Wasser zur Verfügung stellen solle. Im Erziehungskabinett informierte er sich über die politisch-ideologische Erziehungsarbeit und sagte dabei voller Freude, dass die Armeeangehörigen der Verteidigungstruppe der Insel Marhab mit Hilfe des Computerdatenübertragungssystems täglich die Partei- und die Armeezeitung lesen und die Stimme der Partei hören. Er betonte unter anderem die Armeeangehörigen an der vordersten Front, wie die dieser Verteidigungstruppe, die den Feinden direkt gegenüberstehen, sollen ein starkes revolutionäres Credo haben. Durch die inhaltsreiche politisch-ideologische Erziehungsarbeit sollen die Angehörigen der Verteidigungstruppe zu den tapferen und wirksamen Kämpfern mit dem standhaften Geist zum Schutz des sozialistischen Vaterlandes entwickelt werden. Man solle schönere kulturelle Lebensbedingungen schaffen, die Leselust und den Lerneifer der Soldaten fördern und die Tätigkeiten der Laienkunstgruppen der Kompanien aktiv entfalten. Dadurch sollen die Armeeangehörigen der Verteidigungstruppe mit umfassenden Kenntnissen und hohem kulturellen Niveau stets voller Freude und Optimismus ihren Armeedienst sinnvoll gestalten. Kim Jong-un erkundigte sich ausführlich nach dem rückwärtigen Dienst für die Soldaten und der Bildung der Kinder der Offiziere und sprach dabei, man solle besondere Aufmerksamkeit auf das Leben der Soldaten des Inselpostens und die Familien der Offiziere richten und große Kraft für Sojaanbau, Ackerbau in Treibhäusern, Viehzucht und Fischfang einsetzen. Dadurch solle man dafür sorgen, dass die Armeeangehörigen des Inselpostens das Festland nicht vermissen. Die Verteidigungstruppe Marhab, so Kim Jong-un, sei in den Hort der Soldaten, wo es die Offiziere, die an die großmütigen und nachsichtigen Eltern und die älteren Geschwister erinnern, die lieben Genossen, die miteinander aufrichtig helfen, die warme Unterkunft und die reichen Speisen gebe, sowie in ihr schönes Geburtshaus zu verwandeln, wo sie mit einem Herzen und einer Seele fest zusammengeschlossen seien. An der Wachtstelle hörte er den Bericht über den Feuerangriffsplan der Verteidigungstruppe und machte sich dabei mit der Verteilung der Geschütze und der Kampfbereitschaft vertraut. Er unterstrich, wenn der Krieg ausbreche, sollen die Armeeangehörigen der Verteidigungstruppe Marhab eine wichtige Rolle spielen. Dann gab er wertvolle Hinweise für die Vervollständigung der Kampfbereitschaft der Verteidigungstruppe. Er wies darauf hin, die Fähigkeit der Offiziere zur Organisation und Leitung des Feuerangriffs zu verbessern, im Einklang mit der wechselhaften feindlichen Lage, die Arbeit für die Korrigierung und Ergänzung der Kampfdokumente verantwortungsbewusst durchzuführen, neue originelle Artillerietaktiken zu erforschen und zu vervollkommnen und sich in ständiger Kampfbereitschaft zu halten. An diesem Tag gab Kim Jong-un plötzlich einen Befehl dazu, das Geschütz Nummer 3 des zweiten Zugs der ersten Kompanie der Verteidigungstruppe Marhab von seiner festen Stellung an einen anderen Ort zu verlegen und ein von ihm bestimmtes Ziel zu treffen und leitete die Artillerie-Scharfschussübung. Nach seinem Schussbefehl war ein lauter Geschützdonner zu hören, der das gesamte Frontwassergebiet erschütterte und trafen die Geschosse genau ihr Ziel auf dem Meer. Er meinte voller Freude, die Artilleristen schießen wirklich hervorragend. Die Artilleristen dieser Verteidigungstruppe, die beim Artillerieschusswettbewerb der Artillerieabteilungen der Inseln im Juli mit dem Preis für Meisterschützen ausgezeichnet worden seien, seien treffsichere Schützen. Nun mache er sich keine Sorge um die Verteidigungstruppe der Inselmacher. So schätzte er ihre Leistungen hoch und ließ sich mit ihnen ein Erinnerungsfoto machen. Weiter hob Kim Jong-un hervor, für die Armeeangehörigen sei es die größte patriotische Sache, für die Verteidigung des Vaterlandes die Kampfbereitschaft makellos zu vervollkommnen. Bei der Besichtigung der Verteidigungstruppe der Insel Mahab breite es ihm die größte Freude, dass die Artilleristen durch harte Übungen treffsichere Meisterschützen geworden seien. Er möchte gern alle Soldaten, die auf den ersten Schuss das Ziel getroffen haben, auf seinen Rücken tragen. Er gab der Erwartung und Überzeugung Ausdruck, dass die Offiziere und Soldaten der Verteidigungstruppe der Insel Mahab in einem Herzen und einer Seele diese Insel an der Front, die zum Territorium des kostbaren Heimatlandes gehört und mit dem Hof des Setgar der Partei der Arbeit Koreas verbunden ist, in eine uneinnehmbare Festung, ein Kriegsschiff, das nicht versinkt, und die Insel Wolmi von heute verwandeln werden. Dann schenkte er der Verteidigungstruppe der Insel Mahab ein Fernglas, eine Maschinenpistole und ein Maschinengewehr und ließ sich mit allen Armeeangehörigen und den Familien der Offiziere der Verteidigungstruppe zum Andenken fotografieren.